4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4. Darf ich euch vielleicht gleich zu Beginn frohe Ostern wünschen? Ich hoffe, bis hierhin ist alles halbwegs gut bei euch gelaufen und ich will mich natürlich bemühen, hier die Osterzeit, die Ostertage, soweit ihr Lust habt, den kommenden 3 Stunden hier beizuwohnen, jetzt nicht massiv zu versauen, um es mal deutlich zu sagen. Ich habe mich bemüht, eine ganze Reihe von Tracks zusammenzusuchen. Erstmal, die keinen Stress verbreiten, die sehr easy sind und auch schon mal eine gewisse Länge erreichen. Und zum anderen mit hellen Sounds daherkommen, die von nah, wahlweise auch von fern vielleicht an Glockensounds erinnern mögen. Steel Drums, Harfe, Slide-Gitarren, so in der Art stelle ich mir das vor. Außerdem einen ganz interessanten Mann, von dem ich glaube, dass wir ihn heute gleich mehrfach hören werden, den Amerikaner Matrix Man. Es geht aber los mit einem Produzenten aus Dänemark, der heißt SK. Und das hier ist ein Song aus seiner vor kurzem erschienenen SK-EP. Schön mit Rhodes Piano. Alles klar. Thank you. 1Live 4. Wenn ich eben sagte, bloß kein Stress heute, dann beziehe ich mich natürlich da mit ein und greife gerne bei dieser oder jener Gelegenheit auch mal auf einen Track zurück, den ich in der jüngeren Vergangenheit schon mal gespielt habe. Und dabei denke ich in erster Linie an den ursprünglich aus Belfast, Nordirland kommenden Drum'n'Bass Titanen, kann man ruhig sagen, Caliber, bürgerlich Dominic Martin, der auf seiner aktuellen 12er mit dem Titel Trimming, genau diesen Track hören wir, einen für meine Begriffe großartig kickenden Tech House produziert hat. Trimming entsprechend von Dominic Martin alias Caliber auf diesem wunderbaren, relativ jungen Label, ich habe den Namen schon mal genannt, The Nothing Special. 4, Ladies and Gentlemen, es ist mir eine große Ehre, an Ostern 2014 auch diesen Mann im Programm zu haben, der zumindest als Remixer Hand anlegt beim Manchester-Produzenten Illums 4, einem Track aus dessen neuer EP Spectre Vex, Die Rede ist von Zed Bias, den wir hier als Remixer hören. Sollte korrekterweise sagen, gerade gehört haben. Davor, das will ich nachtragen. Ein neuer Track des in New York lebenden Jacques Green. Seine genaue Identität kenne ich offen gestanden im Moment nicht. Sein Name hat einen guten Klang, obwohl seine Diskografie noch gar nicht so umfassend ist. Es kommt eine neue 12er von ihm jetzt heraus mit dem Titeltrack No Excuse, beziehungsweise der A-Seite Phantom Vibrate. So heißt die EP von Jacques Green, den ich da eben gespielt habe. No Excuse. Hier im Hintergrund, das ist ein russischer Produzent namens Korab Lav. Bin bei der Aussprache nicht ganz sicher, womöglich auch Korab Lav. Bin auch jetzt gleich raus. Die 12er, die ich hier spiele, erscheint auf dem Kölner Label 200 Records. Titeltrack, und genau den spiele ich, ist Time. Wunderschön. Kurz mal ein kleiner Schwenk hin zu Indie London. Immer noch viele neue Bands, die wöchentlich, wenn nicht täglich, sich durch irgendwelche Clubs nach oben spielen. Auch wenn es am Anfang den Eindruck hat, es würde haken. Die Beat the Heart sind so eine Band. Seafood. We'll be right back. 1Live4, gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu dem Mann, den ich hier gerade gespielt habe. Mac DeMarco mit Musik aus seinem neuen Album Salad Days. Hier im Hintergrund den Track hören wir uns noch an. Er kommt von Mark E., zuletzt schon vorgestellt, aus seinem Album Product of Industry. We'll be right back. Das neue Album des Briten Mark E. heißt Product of Industry. Ich habe in der letzten Sendung ein paar Sätze über ihn verloren. Er kommt aus dem Norden, aus der Sheffield-Gegend, ist in einer Familie aufgewachsen, in der Industriearbeiten an der Tagesordnung waren. Er selber hat sich in diesem Genre auch versucht, dann den Job geschmissen, um sich stärker der Musik zuzuwenden. Aber seine Vergangenheit, auch wenn das jetzt ein bisschen melodramatisch klingen mag, lässt ihn nicht los. Das ist nun nicht unbedingt bei jedem Track hier exakt nachzuhören. Aber es gibt auf diesem Album schon welche, die wirklich so maschinenartige Beats haben, wo man tatsächlich so Assoziationen in Richtung Industrie Lärm haben könnte, ohne dass das jetzt ein lärmiges Album ist. Das habe ich so nicht sagen wollen. Mark E. Davor hatten wir gehört diesen großartigen Mac DeMarco. Ich entsinne mich noch an sein Album aus 2012. Ich glaube, es war damals sein Debütalbum, zumindest das erste, das ich in die Finger bekommen habe. Ich stutze nämlich gerade, es hieß Two, also zwei. Möglicherweise war es auch sein zweites. Ich habe die komplette Diskografie nicht vor mir. Aber dieser Typ war mir auf Anhieb sympathisch, bevor ich überhaupt eine Note gehört hatte. Dieses Cover von diesem Album Two, da stand er mit einer Gitarre so vor einer Hecke. Und das Cover erweckte den Eindruck, als hätte irgendjemand gesagt, komm, stell dich da mal eben hin, fertig, abdrücken, Cover, alles klar. Es gibt im Ruhrgebiet diesen Begriff des Heckenpenners, ich weiß nicht, ob der so allgemein verbreitet ist, Leute, die fast jeder kennt, die jeder mag, bei denen man nie so genau weiß, wo ist der gerade, wo schläft der überhaupt, am Ende des Tages ist diesemjenigen zuzutrauen, dass er sogar unter irgendwelchen Hecken pennt, ein Heckenpenner eben, aber im positiven Sinne eigentlich sympathische Leute. Ich musste mal Mac DeMarco auf Anhieb denken. Das ist auch so ein Heckenpenner. Und das sind so großartige Songs, die sich auch auf dem neuen Album fortsetzen. Er ist im Prinzip ein Singer-Songwriter. Salad Days heißt das neue Album, aber da kommt mal so ein bisschen Elektronik durchaus zum Tragen. So Slide-Gitarren, wie wir das eben gehört haben, so eine Messerspitze könnte man vielleicht sagen. Soul-Musik und immer so Töne auch, bei denen man so regelrecht zusammenzuckt, die so den Bereich, wo ein Ton noch ins Blaue fällt, also die Blue Note, wo man noch sagen kann, ja, das passt so halbwegs, die diesen Bereich eindeutig überschreiten, die Kunst wirklich so out of tune zu spielen, so immer mal so ein paar schiefe Sachen reinzuhauen, die dann aber trotzdem so einen wunderbaren Sinn ergeben. Ich liebe diese Songs von Mac DeMarco und wie gesagt, Salad Days, das Album erschien nun schon Anfang April. Ein großartiges Album. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Wenn ich jetzt sage Hip-Hop und Niederlande, dann zuckt bitte nicht zusammen. Es gibt immer mal wieder wirklich großartige Leute, die von dort kommen. Stichwort zum Beispiel Pete Philly oder Nicolay, den es längst in die USA verschlagen hat. Ein Teil Produzent von Foreign Exchange. Und jemand, den ich jetzt spielen möchte, der in Amsterdam lebt, ist Joe Kickass mit einem Track aus seinem soeben erschienenen Album The Average Joe. And the new album is just over what's going on and how I'm changing, how I'm growing, and it's still like reminiscent of the old times and things I saw growing up. But ever since that, you know, rap changed a little bit. You know, it's more personal to the individual. This is what this rapper has lived, so he's telling me what he saw and what he had to grow up around. Life is a beautiful song made for memory. The remedy in fear of death is humming the right melody. Eventually I got the strength to be staying high above all your tragedy, being afraid to die. Why? I did enough to let myself live on in the memories of loved ones who stayed strong no matter the song. If you're lucky enough to be the one to share DNA with a daughter or a son, when you're gone life goes on. It isn't very long, but if you're upbeat it feels like a marathon. To find the wrong or be righteous, in my music I found my likeness. If it wasn't the artist myself. There's no doubt I would bite this, but there'll be something I might miss. Putting your soul into meaning is something priceless. Used to play every hero television provided. My neighbor next door make the costumes so long started. I was fighting in the morning, Superman at noon, Batman at night. Adventures happen in my room, and I know that life would knock on my door soon, so I prepared for it. Start singing the proper tune. There were times that some guy would mess up the rhyme with him, and I would find myself dancing to what he's whistling. I would lie and deceive to all the people listening, but always came back to the song my soul was singing. I think it was something around September. Just came out of school, hearing that my mom had cancer. Back then there wasn't any song strong enough to romance. This fact it was a note I definitely never danced her. So tears pouring out of everyone's soul. And as a young buck, yo, it was hard to control the situation. The only solution was patience. Trust the doctor's occupation, fine-tuning a patient. Chemotherapy was the message. Reverse playing this record, it was refreshing. Supporting every second of every day. I seen her in the worst way, and I got to know her better with every note that you play. Gotta understand when life takes a bad turn. You recognize the road ahead and thrive with what you earn. Back to your lane, even though it seems worse. At the end of the path, you know it was all worth all the hassle. Yo, it's not about the battle. It's all about experience and the road that you travel. The gates of death are open for every single mammal, the tillig and the fish, every piece of cattle. But the trick to it, and I hope you already knew it before you heard this verse and your mind wasn't polluted, is pick a song and tune it to a fine piece of music and take on life as a challenge and sing it right through it. Okay, bevor ich weitermache, ich hatte, glaube ich, eben noch gesagt, Joe Kick-Ass, Musik aus seinem Album The Average Joe. Ich möchte weitermachen mit Jamie XX, der in Kürze eine 12er unter eigenem Namen, also nicht mit seiner angestammten Band The XX, veröffentlichen wird. Das tut er ja nicht zum ersten Mal. Er ist auch als Remixer in den vergangenen Jahren immer mal sehr positiv in Erscheinung getreten. Und ich könnte mich, sage das ganz ehrlich, könnte mich schwarz ärgern, obwohl heute Ostern ist, dass ich einen großartigen Track zu Hause wirklich liegen gelassen habe. Ich räume das hier freimütig ein. Eine Zusammenarbeit zwischen Faulty DL und Jamie XX. Ein wunderbarer Track, der noch so ein bisschen ins Dubstep-Genre schlägt. Aber wie gesagt, wir können das ja nachholen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die 12er mit zwei Titeln besetzt, Girl und Sleep Sound. Den letzteren möchte ich spielen, ein wunderbarer, im Grunde Haustitel, der durch verschiedene, wenn man so will, Passagen geht. Jamie XX hier mit dem Sleep Sound. Thank you. 1Live4. Man mag es kaum glauben, wir befanden uns gerade für einige Minuten in der Drum and Bass Area. Ein unfassbar von hinten durch die Brust ins Auge gewissermaßen produzierter Track von einem Produzenten namens Hidden Turn, veröffentlicht auf dem wiederbelebten 31 Records Label von Doc Scott. Gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu Doc Scott. Das ist die Big Dirty EP, aus der ich gerade Musik von Hidden Turn gespielt habe. Ich erzähle das, während hier ein Mann anrückt, den ich namentlich bereits zu Beginn der Sendung genannt hatte, den Amerikaner Matrix Man. Thank you. 1 Live 4, Ostern 2014. Gewissermaßen befinden wir uns hier, wenn man so will, in einer Art von Labor. Ich möchte einfach mal auch für mich versuchsweise so einige wenige Titel zumindest hintereinander spielen, die einen radikalen, fast schon zu nennenden minimalen Zuschnitt auf nichts anderes als harte staccato-artige Rhythmen haben. Hier im Hintergrund, das ist der Brite Jam City. Davor haben wir den Amerikaner Matrix Man gehört aus einer EP mit verschiedenen Artists namens Metaphysics 2 Rhythm heißt die. Genau in dieser Reihenfolge von einem Berliner Label namens Ultra Magic, hinter dem Jimmy Edgar steckt auf der einen Seite und Travis Stewart alias Machine Drum auf der anderen Seite. Der britische Produzent Jam City, den wir gerade gehört haben, ist verbandelt mit dem englischen, immer noch recht hippen Dancefloor-Label Night Slugs, das vor einigen Jahren hergegangen ist und den vermutlich allgemein bekannten UK-House-Stil Funky in eine andere, in eine reduziertere, härtere Richtung gedrängt hat, die noch rhythmisch zentrierter war. Wir haben das ja eben gehört. Und im Rahmen dieser Funky-Music ist ein Mann groß geworden, den ich jetzt mit seinem neuen Album spiele, nämlich Altered Natives. 1, 2, 4, Ladies and Gentlemen, hier kommt der britische Produzent Chords. Ganz kurz zwischendurch. Dieser Kurz ist ein junger Produzent, der noch nicht sonderlich viel auf dem Kerbholz hat. Auf dem britischen Drum and Bass Label Ram Records. Einige werden erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass ich Drum and Bass sage. Ja, erscheint jetzt seine 12er mit dem Titel High Groove in der digitalen Version und nur in der geht Kurz her und macht aus diesem Titel einen Jump-Up bassgeladenen House-Track, so wie wir ihn gerade gehört haben. Yes. 1 Live 4, was wir gerade hörten aus meiner ganz persönlichen Sicht, ein Biest, ein Osterbiest, eine Art Mega-Dino-Shark, wenn man so will. Der Künstler heißt Alice, pendelt zwischen Berlin und London, wie ich lese, hat soeben seine 4-Track-EP Apache veröffentlicht und darauf befindet sich einmal mehr ein Remix des Amerikaners Matrix Man, der mir jetzt mit gleich mehreren richtig guten Arbeiten auf verschiedenen Labels und auch in durchaus unterschiedlichen Styles, mal sehr reduziert rhythmisch, mal hier mit unfassbarer Basspower aufgefallen ist. Der Mann heißt bürgerlich Charles Duff, produziert im Grunde noch gar nicht lange Tracks, seit 1-2 Jahren etwa, ist aber relativ schnell in den Fokus gewisser Leute gerückt, wie zum Beispiel des Wahlberliners Jimmy Edgar, die ihn sehr, sehr pushen, wie ich gelesen habe. Hier ist Musik von Teeps. 4. S. Carey ist im weitgehenden Leben der Schlagzeuger der amerikanischen Band Bon Iver. Er kann aber auch unter eigenem Namen einiges, wie sein Soloalbum Range of Light, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, mit sehr rauschigen, betörenden teilweise Tracks verdeutlicht. S. Carey. Hier kommt der Texas-Produzent VVV. V. Yeah. I feel you. A deep echo in me. A strong appeal for that mystery. I know you know. 'Cause I feel. I won't say why we met. It sounds too loud. I know you know. Fear is knocking on our door, and love is calling us for sure. The wind is blowing much too hard for love. There's no reward. I feel you. A deep echo in me. A strong appeal for that mystery. I know. Okay, bevor ich weitermache, erlaubt vielleicht zwei, drei Ausführungen zum nächsten Album, die Ausführungen eben es mir wert sind, beziehungsweise das Album ist es mir wert, diese Ausführungen zu machen. Ich erwähne noch, dass ich ein kleines Piece aus dem Album No Deal, so heißt es der belgischen Folk-Jazz-Chanteuse Melanie de Baggio, eben gespielt habe. Das ich übrigens nicht mal kürzen musste. Es ist nämlich genau 1 Minute und 41 Sekunden lang. Es geht unter anderem jetzt weiter, beziehungsweise wenn ich hier mal kurz ausholen darf, mit dem Schotten Steve Goodman. So, den Namen haben wir schon mal. Der ist 1974 geboren, feiert entsprechend in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag, wenn er den denn nicht schon überschritten hat. Und überhaupt ist er den meisten unter uns womöglich besser bekannt als Code 9. Als solcher nämlich führt er seit einer ganzen Reihe von Jahren das in London beheimatete Hyperdub-Label, das gerade im Genre Dubstep und dessen Ausfransung auch bis heute eine große, eine wesentliche Rolle spielt. Jetzt hat dieser Steve Goodman alias Code 9 eine Frau entdeckt, die ursprünglich aus Kuwait kommt. Sie heißt Fatima Al-Qadiri. Und das, was sie auf einem Album, das natürlich auf Hyperdub erschienen ist, mit dem deutschen Titel Asiatisch anstellt, das spielt ihm natürlich in die Karten, der von Anfang an so etwas auch wie ein Theoretiker, ein Cheftheoretiker in Sachen Dubstep gewesen ist, der schon immer sich für Sound als Waffe interessiert hat. Und Dubstep konnte ja mit einigen Accessoires, nicht nur mit den Bässen, durchaus eine Waffe sein. Auch zum Beispiel mit sehr für das Genre typischen Gongschlägen mit asiatischen Sounds. Und das Interesse von Code 9 auch in einigen seiner Schriften nachzulesen. Es gibt auch ein Buch, dessen Titel ich jetzt nicht auswendig im Kopf habe. Das Interesse von Code 9 galt und gilt seit jeher eben auch asiatischer Musik. Und das, was diese Fatima Al-Qadiri macht, ist hochinteressant. Sie nämlich beschäftigt sich auf ihrem Album zwar mit asiatischen und da genauer chinesischen Sounds, aber sie sieht sie wahlweise durch die Brille gewissermaßen der westlichen, unserer westlichen Kultur, oder aber sie versucht, sich hineinzuversetzen in eine chinesische Mentalität, die auf unsere Mentalität blickt und da taucht als Stichwort zum Beispiel auch der Begriff, hoffentlich spreche ich den richtig aus, Shanzai auf. Dieser Begriff bezeichnet gemeinhin Produktpiraterie, also das, wofür wir die Chinesen von Fall zu Fall immer mal in Verdacht haben, dass sie die guten Ideen, die hierzulande entwickelt werden, eben adaptieren und mit leicht anderem Outfit wesentlich preiswerter produzieren. Jetzt hat sie die Fatima Al-Qadiri, ich bin gleich übrigens fertig, ihr Album mit einem Song eröffnet, den man vielleicht wiedererkennen wird. Er ist gewissermaßen aus dem chinesischen Kopf, den sie ansatzweise versucht, heraus der Versuch einer Coverversion, die aber nicht wirklich kenntlich sein darf. Es ist ebenso eine Art Produktpiraterie. Eine Coverversion, wenn man genau hinhört, wird man es merken, eines Liedes von Sinéad O'Connor, nämlich Nothing Compares to You. Und genau dieses Lied möchte ich spielen vom asiatisch betitelten Album der Fatima Al-Qadiri, weil ich glaube, dieses Lied macht das Prinzip, wie sie denkt und wie sie handelt, ziemlich klar auf einem Album, das im Übrigen hin und wieder auch handfeste Grime-Einflüsse verrät. Hier ist Fatima Al-Qadiri. 感情本就不难，早就曾理会，何必分出谁错谁对？葬礼骄兵自然也杜绝了无边烦恼，于是不可避免发生趣事。 1 Live 4. Ich mische mich an dieser Stelle ganz kurz ein. Habe eben einen Titel aus dem neuen Album des deutschen Produzenten Philipp Sollmann, heißt der bürgerlich Eftemin, gespielt. Auch dieses Album hat einen fernöstlichen Background. Die Basiskomposition gewissermaßen für das Album entstanden in Japan, in Kyoto. Eftemin nennt sein Album Decay. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es sehr straight und sehr fokussiert auf Techno ist und weniger die erzählerische Note oder die erzählerischen Noten der vergangenen beiden Alben hat. Aber ich komme inzwischen gut mit diesem Album klar. Eftemin. Hier im Hintergrund Musik aus einer EP, auf die ich in den letzten Wochen immer mal wieder zurückfalle. Sie kommt von Charles Treese aus den USA, kommt mit packenden Jazz-Arrangements, einerseits afrikanischen Perkussionen und Raps und abenteuerlichen Remixen wie diesem daher. Sie heißt Rootwork, die EP, mit insgesamt 6 teilweise ausufernden Titeln. Dieser hier heißt What's Left, was bleibt, und kommt sehr repetitiv, sich wiederholend im Remix von Shigeto. We'll be right back. 1 Live 4, der beste Release, die beste Veröffentlichung seit langer Zeit aus meiner ganz persönlichen Sicht natürlich des Münchner Gomma-Labels. Hier von Nancy Wang und Audio Jack Like an Eagle. Das betrifft sowohl das Original wie auch die beigefügten, beiproduzierten Remixe. Davor haben wir einen Track aus der ewig blubbernden Kraut-Disco-Küche. Meine Güte, was für ein fürchterlicher Begriff, welch ein Bild. Mit Küche wollte ich hier eigentlich überhaupt nicht um die Ecke kommen. Sei es drum, des Norwegers Prince Thomas gehört. Sein drittes Album heißt kurz und bündig Three und erscheint jetzt am Ende des Monats, sprich in wenigen Tagen. Ich habe vor einer ganzen Reihe von Jahren, das muss nun schon wirklich so 4-5 Jahre her sein, eine britische Band so für mich als Tipp für die Zukunft ganz hoch angesiedelt. Die britische Band We Have Band, die zum damaligen Zeitpunkt, wo ich das getan hatte, nur eine einzige Single veröffentlicht hatte, die ich dermaßen in mein Herz geschlossen schon wieder hatte, dass ich von den folgenden Veröffentlichungen dann aber doch so ein bisschen enttäuscht war. Jetzt das neue Album, sehr versöhnlich, für mich zumindest, Movements heißt es. Die Stücke haben einen grandiosen Flow und auch soundtechnisch so ein bisschen weg von Gitarrenriffs und Kuhglocke. So nämlich war die Band einstmals angefangen. We Have Band. Movements, das Album. All day long, and your mind was always on mine. Our feet are solid as rocks now. Tomorrow keeps us alive. The time cannot take away from you, and the wind cannot blow my hair. When one is saving inside our hearts, another feeling's below. Yeah. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen. Kurze Version. Hier die Austin, Texas Formation The Young Mothers. Davor der Animal Collective Musiker Aviter mit seinem Projekt Aviter's Slasher Flicks. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, die Sendung neigt sich langsam dem Ende entgegen. Wir hören hier aus dem Jahr 1977 The United Jazz and Rock Ensemble, unter anderem mit Charlie Mariano, der das großartige Thema da eben auf der Nagaswaram, einem indischen Blasinstrument, gespielt hat, das sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass die Löcher dieser gigantischen Flöte extrem weit voneinander entfernt sind. Davor haben wir die Young Mothers gehört aus Texas. Ingebrigt Hakaflaten ist der Kopf dieser Gruppe, ein Norweger Bassist, der in den USA hängen geblieben ist und bisweilen auch mit der skandinavischen Band The Thing unterwegs ist. Das ist die Gruppe, die mit Nene Cherry vor geraumer Zeit ein Album aufgenommen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao.